Erster während der Krieg zwischen Sauls Familie und Davids Familie lange dauerte, wurde David immer stärker, aber Sauls Familie wurde immer schwächer. Zweiter in Hebron wurden Davids Söhne geboren. Sein erster Sohn war Amnon, dessen Mutter Ahinom aus Jezreel kam. Drittes sein zweiter Sohn war Kileab, dessen Mutter Abigail die Frau von Nabal aus Karmel war. Der dritte Sohn war Absalom, der Sohn von Macha, der Tochter des Königs Talmai von Gesur. Vierter der vierte Sohn war Adonia, der Sohn von Haggit. Der fünfte Sohn war Shephatja, der Sohn von Abital. Fünfter der sechste Sohn war Jitrim, dessen Mutter Davids Frau Igla war. Alle diese Söhne wurden David in Hebron geboren. Sechster während der Krieg zwischen Sauls Familie und Davids Familie andauerte, unterstützte Abner Sauls Familie stark. Siebter Saul hatte eine Nebenfrau namens Rizpa, die Tochter von Aja. Da fragte Sauls Sohn Esbal Abner, warum bist du zu der Nebenfrau meines Vaters gegangen? Achter Abner wurde über diese Frage von Esbal sehr wütend und rief, bin ich etwa ein Hund aus Juda? Ich habe heute deinem Vater Saul und seiner Familie treu gedient und dich nicht in Davids Hände fallen lassen. Und jetzt machst du mir Vorwürfe wegen einer Frau. Neunter, Gott soll mir etwas Schlimmes antun, wenn ich nicht das tue, was der Herr David geschworen hat. Zehnter, ich werde die Königsherrschaft von Sauls Familie wegnehmen und Davids Thron über Israel und Juda festigen, von Dan bis Beersheba. Elfter, Esbal konnte Abner aus Angst vor ihm kein Wort erwidern. Zwölfter, deshalb schickte Abner Boten zu David nach Hebron mit der Nachricht, wem gehört das Land? Er wollte damit sagen, schließe einen Vertrag mit mir, dann werde ich dir helfen, ganz Israel für dich zu gewinnen. 13. David antwortete, gut, ich schließe einen Vertrag mit dir. Aber ich habe eine Bedingung, du darfst mich nicht sehen, es sei denn, du bringst Sauls Tochter Michal mit, wenn du kommst, um mich zu treffen. 14. David schickte aber auch Boten zu Sauls Sohn Esbal mit der Forderung, gib meine Frau Michal zurück, die ich mir für 100 Vorhäute der Philister zur Frau genommen habe. 15. Da schickte Esbal Leute und ließ sie von ihrem Ehemann Paltiel, dem Sohn des Lais, wegnehmen. 16. Ihr Ehemann begleitete sie und folgte ihr die ganze Zeit weinend bis nach Bahurim. Dort sagte Abner zu ihm, geh zurück. Geh nach Hause. Da kehrte er um und ging nach Hause. 17. Abner hatte inzwischen mit den Ältesten in Israel gesprochen und ihnen gesagt, ihr wolltet David schon lange als König über euch haben. 18. Also tut es jetzt. Denn der Herr hat David versprochen, durch meinen Diener David werde ich mein Volk Israel von der Macht der Philister und all ihrer Feinde befreien. 19. Abner sprach auch mit den Leuten aus Benjamin. Danach ging er nach Hebron, um David die Entscheidung Israels und des ganzen Stammes Benjamin mitzuteilen. 20. Als Abner mit 20 Männern zu David nach Hebron kam, bereitete David für Abner und seine Begleiter ein Festessen vor. 21. Da sagte Abner zu David, ich werde jetzt gehen und ganz Israel um dich, meinen Herrn und König, versammeln, damit sie einen Vertrag mit dir schließen. Dann kannst du König sein, so viel du willst. Danach ließ David Abner gehen, und er zog ungehindert weg. 22. Plötzlich kamen Davids Krieger mit Job von einem Kampfzug zurück und brachten viel Beute mit. Abner war aber nicht mehr bei David in Hebron, denn David hatte ihn ungehindert ziehen lassen. 23. Als Job mit seiner ganzen Truppe zurückkam, erzählte man ihm, Abner, der Sohn des Ner, hat den König besucht, und der König hat ihn ungehindert wieder ziehen lassen. 24. Da ging Job zum König und sagte, was hast du getan? Abner hat dich besucht, warum hast du ihn dann einfach weggehen lassen? 25. Merkst du nicht, dass Abner, der Sohn des Ner, nur gekommen ist, um dich zu betrügen und alles über deine Handlungen und Pläne herauszufinden? 26. Als Job David verlassen hatte, schickte er Boten hinter Abner her. Diese holten ihn von Boahasira zurück, ohne dass David davon wusste. 27. Als Abner nach Hebron zurückkam, nahm Job ihn beiseite in eine Ecke des Tores, um privat mit ihm zu sprechen. Dort stach er ihn in den Bauch, so dass Abner starb. Das war Rache für das Blut seines Bruders Asahel. 28. Als David später davon erfuhr, rief er laut, ich und mein Königtum sind für immer unschuldig vor dem Herrn am Tod Abners, des Sohnes des Ner. 29. Möge die Schuld auf Joabs Kopf und auf die ganze Familie seines Vaters fallen. Mögen in Joabs Familie immer Menschen sein, die an Krankheiten leiden, die Krücken brauchen, die im Kampf sterben oder die kein Brot haben. 30. Job und sein Bruder Abishai hatten Abner ermordet, weil Abner ihren Bruder Asahel im Kampf bei Gibeon getötet hatte. 31. Und David befahl Job und allen seinen Leuten, zerreißt eure Kleider, zieht Trauerkleidung an und geht weinend vor Abner her. König David selbst ging hinter dem Sarg her. 32. Als man Abner in Hebron begrub, weinte der König laut am Grab Abners, und das Volk weinte ebenfalls. 33. Danach sang der König ein Klagelied über Abner, musste Abner wie ein böser Mensch sterben. 34. Deine Hände waren nicht gefesselt, deine Füße nicht in Ketten gelegt. Du bist gefallen, wie jemand vor bösen Menschen fällt. Da weinte das Volk noch mehr um ihn. 35. Während es noch Tag war, kam das Volk, um David zu überreden, etwas zu essen. Aber David schwor, Gott soll mir etwas Schlimmes antun, wenn ich vor Sonnenuntergang Brot oder irgendetwas anderes esse. 36. Als das Volk dies bemerkte, gefiel es ihnen gut. Im Allgemeinen gefiel dem Volk alles, was der König tat. 37. Damals verstanden das Volk und ganz Israel, dass die Ermordung Abners, des Sohnes des Ner, nicht vom König angeordnet worden war. 38. Der König sagte auch zu seinen Leuten, wisst ihr nicht, dass heute ein wichtiger Anführer und großer Mann in Israel gestorben ist? 39. Ich aber bin heute, obwohl ich zum König gesalbt wurde, schwach. Diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind in ihrer Gewalttätigkeit stärker als ich. Möge der Herr den bestrafen, der dieses Böse getan hat, so wie er es verdient.